Hallo und herzlich willkommen zum 179. Conncast Themenpodcast. Heute geht es, wie ihr schon im Titel gesehen habt, um die potenziell neue Staffel 8 von Detektiv Conan, wie viele Folgen es sein könnten, wo die ganzen laufen oder gezeigt werden könnten, etc. pp. Und ich bin Philipp und mit an meiner Seite ist heute Lasse. Hallo Lasse. Hallo alle zusammen. Und Olli ist auch mit dabei. Ja, herzlich willkommen zurück, Philipp. Schön, dass du wieder dabei bist. Und die anderen auch. Oh, wer kommt wohl noch alles? Genau, mit dabei ist auch Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Es freut mich, mit euch heute bei diesem Conncast zu Staffel 8, die ja noch nicht angekündigt wurde, dabei zu sein. Und es freut mich auch, dass du heute mal wieder mit von der Partie bist, Philipp. Ja, vielen Dank für die großen Worte. Ich war jetzt schon tatsächlich einige Jahre, muss ich ja fast sagen, nicht mehr mit dabei. Aber jetzt habe ich das Ganze wieder gepackt und ich bin wieder mit am Start nach einer kurzen Elternzeitpause, sage ich mal. Und möchte heute gleich mit einem, wie ihr schon gesehen habt, sehr brisanten Thema einsteigen, nämlich der potenziellen Staffel 8 von Detektiv Conan. Wann die Ganze kommen könnte, ich hatte es ja schon gesagt, und wie das Ganze denn aussehen könnte. Lasst uns vielleicht einmal kurz starten mit einer kleinen Blick in die Historie, wie das Ganze denn in der Vergangenheit aussah mit neuen deutschen Folgen. Und da haben wir ja aus Detektiv Conan-Sicht eine sehr lange Historie. 2002 ist Detektiv Conan in Deutschland gestartet, damals auf RTL 2 mit der natürlich ersten Staffel. Wir bekamen dann auch recht schnell die weiteren Staffeln 2, 3 und 4, die dann zwischen 2003 und 2006 alle auf RTL 2 gelaufen sind. Die berühmt-berüchtigten 333 Folgen, an denen wir ja so lange Zeit unseren Spaß und unsere Freude hatten. Und dann kam eine ganze Zeit lang nichts. Von 2006 bis 2018 wir erlöst wurden von ProSiebenMax mit einer fünften Staffel, die 100 Folgen umfasste, 334 bis 433, die 2018 bis 2019 seine Premiere auf ProSiebenMax feierte. Danach war es aber ehrlicherweise auch wieder sehr lange still, wenngleich Conan ja immer ein Stammgast bei ProSiebenMax ist und dauerhaft läuft, eigentlich mit sehr geringen Unterbrechungen, muss man sagen, eigentlich so fast im Anime-Blog, ja, dauerpräsent, ich meine sogar häufiger im Programm vertreten als One Piece, das hin und wieder doch mal häufiger aus dem Programm genommen wird, als es bei Detective Conan der Fall ist. Also Detective Conan ist da wirklich sehr präsent, muss man sagen. Dennoch hat es wirklich eine ganz lange Zeit wieder gedauert, nach 2018-19, bis wir einen neuen Block an neuen Folgen bekommen haben, nämlich die Staffel 6, die dann von 2022 bis 2023 auf ProSiebenMax auch zu sehen waren. Da waren es dann allerdings nur in Anführungszeichen 50 Folgen, wobei wir natürlich auch über diese 50 Folgen sehr froh und dankbar sind. Und nach der Staffel 6 mussten wir ja wieder zwei Jährchen warten, bis dann die bisher letzte Staffel 7 2025 anlief in Deutschland. Zunächst ja nicht bei ProSiebenMax oder RTL 2, die ja sich schon lange aus dem Anime-Business verabschiedet haben, sondern bei Crunchyroll oder auf Crunchyroll, genauer gesagt, mit aber auch einer ja direkt darauf folgenden TV-Ausstrahlung auf ProSiebenMax, die dann, ich weiß gar nicht, wie viele Monate später es waren, ich hätte es gesagt, so 1 bis 3 Monate und ich glaube sogar teilweise bevor die letzten Folgen auf Crunchyroll zu sehen waren, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest war da die Veröffentlichung wirklich, wirklich sehr zeitnah. Das war so die bisherige Historie und nun steht natürlich in den Sternen, ein Jahr später, wann könnte denn eine potenzielle Staffel 8 auf Deutsch erscheinen? Und das ist natürlich im Interesse von uns, von, denk mal, allen Detektiv Conan-Fans, dass wir weitere Folgen auf Deutsch bekämen oder bekommen. Und ja, da natürlich die Frage, die ich gerne in den Raum stellen möchte, wie seht ihr denn das? Wann rechnet ihr denn da realistisch mit weiteren neuen Folgen? Ich meine, nach 2018-19 haben wir so 3 Jahre warten müssen auf die nächsten 50er-Block, dann von 23 bis 25 wieder so 2 bis 3 Jahre, die wir dann warten mussten auf Crunchyroll. Letztes Jahr, 2025, müssen wir jetzt auch wieder 3 Jahre warten bis 2028? Oder denkt ihr vielleicht, dass es diesmal mit der Kombination Crunchyroll ProSiebenMax schneller gehen könnte? Also ich denke, es kommt drauf an, wie viele Folgen eine Staffel 8 haben soll. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es etwa, ja, sagen wir mal wieder 50 Folgen geben wird, dann würde ich schätzen, dass wir unabhängig jetzt von der jeweiligen Konstellation, also ob es jetzt ProSieben Max alleine macht oder Crunchyroll alleine oder ProSieben Max und Crunchyroll zusammen, dass es vermutlich auch so etwa 2 bis 3 Jahre dauern könnte. Also bis schätzungsweise 2024 kam Staffel 7, ja, bis etwa 2027, Quatsch, 2025 kam Staffel 7, so rum. Also dass es dann etwa 2028 wird, würde ich schätzen, so. Ja, etwa Sommer 2028. Wenn jetzt mehr als 50 Folgen geplant wären oder geplant würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal etwa 1 bis 2 Jahre länger dauert. Also summa summarum etwa 5 Jahre bis schätzungsweise 2029, 2030, weil ich mir einfach vorstelle, dass dann noch einige Unwägbarkeiten und Variablen mit drin sind, die das Ganze noch ein bisschen verzögern könnten. Dass möglicherweise die Lizenzverhandlungen ein bisschen schwieriger sind, weil man bei manchen Sachen etwas mehr ins Detail gehen muss. Oder dass man vielleicht dann auch sagt, naja, wir wollen gerne erst alles durchsynchronisiert haben, bevor wir es veröffentlichen und nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, 2 Blöcke bilden, a 50 Episoden oder 3 Blöcke a, sagen wir mal, 33 und 34 Episoden. Das ist so meine Vermutung. Ich hätte da zumindest, also da würde ich größtenteils mitgehen. Ich hätte vielleicht die kleine Hoffnung, dass es vielleicht ein Jahr weniger dauert. Dieses Mal, dass wir vielleicht schon 2027 im besten Fall mit 9 Episoden rechnen, wenn es weiterhin die führende Hand von Crunchyroll wäre. Man könnte sagen, zwischen Staffel 5 und 6, das hat knapp diese Zeit gedauert und da war es ProSieben Max führend, aber da war Corona dazwischen. Also vielleicht kann man das so erklären. Und jetzt hatten wir zwischen 6 und 7 ja diesen Wechsel, dass hier offensichtlich jetzt Crunchyroll bei dieser neuen Staffel die führende Kraft war hinter der Staffel, weil das da eben auch zuerst veröffentlicht wurde. Und ich hoffe, dass wenn wir diesmal keinen Wechsel haben und kein Corona, und dass dann alles in einer Hand bleibt, dass es dann vielleicht dadurch ein Jahr schneller gehen könnte als zwischen den bisherigen Blöcken. Und dann aber auch würde ich von einem 50er Block ausgehen, weil ich erinnere mich damals, dieser 100er Block in Staffel 5, dass es da so hieß an einigen Stellen, das war eigentlich für alle Beteiligten hinter den Kulissen ein extremer Kraftakt. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das nicht nochmal gemacht werden soll mit 100 Folgen am Stück an diesem Stück. Deswegen würde ich dann denken, vielleicht 50 Folgen und vielleicht, wenn alles wieder das Team gleich bleibt und alles wieder so in der Hand ist, wie das in Staffel 7 schon war, dass wir uns vielleicht dieses Jahr ein Jahr sparen und dann vielleicht schon 2027 wieder den nächsten Block bekommen könnten. Ja, möglich wäre das. Zu wünschen wäre es auch, weil, ja, wäre schöner, wenn es eher da ist, aber da auf jeden Fall kein Stress. Ich persönlich denke auch, also dass ich so für mich jetzt mal festlege, wenn es 50 Episoden wären, dass dafür die Gesamtproduktionszeit mit allem drum und dran so 2 bis 3 Jahre dauert und dann alles entsprechend fertig ist und dass das vielleicht so die Produktionszeit für 50 Folgen ist. Und ja, das wäre dann auch so meine Idee, dass es eben, wie gesagt, 2000, ja, was haben wir jetzt? 26, dass es dann 27 oder 28 wird. Und ja, vielleicht aber auch, wie Lasse schon sagt, wenn alles so bleibt, wenn das Team, das daran arbeitet, wenn die sich gespielt haben oder wie man das auch immer nennt. Also wenn die alle genau wissen, was haben sie zu tun und ja, welche Sprecher stellen wir uns vor und wenn das alles wirklich rechtzeitig abläuft und geplant wird und so, dass da vielleicht auch Routine hinter dem Ganzen steckt und dass es dann vielleicht sogar schneller fertig wird. Aber ja, da weiß ich, wie gesagt, nicht genau, wie der Ablauf ist, was da alles zeitlich noch dazwischen kommen kann oder so. Von daher, ja, ich für mich denke mal, es werden 50 Episoden und 100 wären natürlich schöner, aber ja, 50 ist, denke ich, eine realistische Zahl und auch so die Wartezeit von 2-3 Jahren ist, denke ich, auch realistisch, dass wir dann hoffentlich bald, ja, mit der neuen Staffel 8 dann, ja, rechnen können. Sind wir uns ja alle recht einig. Ich weiß gar nicht, warum wir den Podcast hier heute überhaupt machen, wenn wir alle von 2028 ausgehen. Nee, spielt natürlich noch viel mehr mit rein. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir ja in diesem Zeitrahmen wieder uns bewegen könnten. Ich meine, dass der häufige Kritikpunkt, der ja immer von Fans genannt wird, also werden ja viele Kritikpunkte genannt, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ist immer die andere Frage. Aber es ist natürlich auch mathematisch, sage ich mal, wenn wir 50 neue Folgen hätten und in Japan aber, also 50 neue Folgen, die alle 3 Jahre kommen und in Japan pro Jahr circa 40 neue Folgen, Pi mal Daumen, ausgestrahlt werden, ja, muss man nicht rechnen, in 3 Jahren sind es dann in Japan 120 Folgen, während wir bei 50 stehen bleiben, da kommt man natürlich nicht hinterher, sondern verliert eher noch den Anschluss, den wir ja eh schon verloren haben. Ich meine, ja, weiß gar nicht, warum man da überhaupt noch damit diskutiert, den Anschluss halten zu wollen. Aber das ist anscheinend einigen Fans immer sehr, sehr wichtig. Von daher verstehe ich natürlich schon auch die Bestrebungen, die dann sagen, oder auch wenn 50 neue Folgen kommen, warum sind es denn nicht mehr? Aber natürlich, wie Lasse auch schon richtig angemerkt hat, steckt ja auch ein riesiger Kraftakt dahinter und ein riesiger Prozess, den man nicht unterschätzen darf, wovon wir als Fans ja auch nur einen klitzekleinen Bruchteil kennen. Wir kennen ja gar nicht genau die Abläufe, die hinter den Kulissen stattfinden. Es geht ja um Vertragsverhandlungen, die Japaner, die ein gewisses Material vorgeben. Ich weiß auch nicht, ob bezüglich der Sprecher Vorgaben gemacht werden etc. und ob man Bilder anpassen darf. Also da passiert ja auch ganz viel hinter den Kulissen, was man als normaler Fan gar nicht so sehr sieht. Ich meine, bei uns auf Discord kommt ja an einigen Stellen mal ein bisschen was hoch, so hinter die Kulissen, wer da mal was aufgeschnappt hat und hier und da, aber so wirklich weiß man das ja dann doch nicht und tappt da eher im Dunkeln, wie das Ganze aussieht. Von daher, ich meine, diese 3 Jahre Produktionszeit ist ja auch sehr hochgegriffen. Also ich meine, das natürlich dauert es eine Weile, bis man die Dialogbücher geschrieben hat, bis die Regie im Kasten ist, bis alles fertig final bearbeitet ist. Aber das wird nun dann auch nicht die vollen 3 Jahre dauern, denke ich mal, sondern da steckt ja auch viel Vertragsverhandlungen dahinter und viel anderes, was man halt gar nicht abschätzen kann. Und ja, ich meine, der große Vorteil oder der große Wunsch auch von mir wäre natürlich, dass man in, wie ihr auch schon sagtet, in eine gewisse Routine reinkommt, dass man jetzt das Wissen aus Staffel 7 nimmt, weiterführt, dass der Cast gleich bleibt, alle kennen sich, wissen, wie der Ablauf ist und dass man da in einen vielleicht 2-jährlichen Rhythmus kommen könnte. Wunschdenken, wie gesagt, und regelmäßig neue Folgen veröffentlichen kann. Ja, das ist natürlich auch jetzt nicht von den Sprechern, aber auch gerade von dem Hintergrundteam natürlich so eine Sache. Bei uns bei Conan hat sich das jetzt zwar so eingependelt, dass das größtenteils in den Händen der gleichen Person ist. Das heißt, Karin Lehmann und jetzt seit neuestem Henning Frenzel als Regie sind da für einen Großteil von Regie und Buch verantwortlich. Und das ist natürlich, wenn wir dann mehr und schneller haben wollen, wäre natürlich eine Maßnahme, dass man sagen würde, wir setzen da noch mehr Leute dran. Also ich meine, wir hatten ja auch früher, war das ja so, dass da Karin Lehmann und die weiteren, also noch 2 andere, da ja sich immer abgewechselt haben. Und die haben das dann ja, weil dann keiner mehr sagen konnte, wer was gemacht hat, haben sie es ja, so hat Kevin das mal erzählt, haben sich das ja aufgeteilt, dass jeder quasi 111 Folgen bekommen hat, weil sie nicht mehr genau zuordnen konnten, wer hat jetzt was wo wie gemacht. Aber das war dann ja auch früher ein, allein was Regie und so und Dings angeht, ein größeres Team, als es jetzt ist. In dem Sinne. Da steckte ja aber auch noch RTL 2 Geld und Order und sowas dahinter. Und das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Es gab auch mal in Bezug auf deutsche Openings, ich glaube, das ging da um den Demon-Song, der Hier lebt dein Traum. Da hat mal jemand erzählt, als es noch mit RTL 2 war sowas wie Lizenzen machen für Songs viel einfacher, weil halt ein Fernsehsender wie RTL 2 damals mit Rechtsabteilung und Geld und Personal viel größere Power dahinter hatte, als das heutzutage gerne mal der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob es realistisch ist, dass man das Team vergrößert. Und ich persönlich glaube auch nicht unbedingt, dass es vielleicht so sonderlich wünschenswert wäre für uns, ob man jetzt das Team wirklich vergrößert. Also wenn wir da jetzt quasi, wenn wir sagen, wir haben lieber 100 Folgen und dann packen wir da drei verschiedene Leute dran, die Dialogbücher machen und verschiedene Leute dran, die Regie machen und das hier und da machen. Und das würde vielleicht irgendwie kurzfristig, eventuell, weiß man ja auch nicht, aber vielleicht dann eine größere Kapazität ermöglichen. Aber wir als Fans, wir schätzen das ja auch eigentlich, dass wir da Leute wie Karin Lehmann und andere dran haben, die ja wirklich tief drin sind bei der Serie und da schon seit Jahren dran arbeiten und wissen, was die Fans wollen und mit dem Inhalt einfach auf einer Wellenlänge sind, durch ihre jahrzehntelange Erfahrung inzwischen. Und dass das etwas ist, was sehr positiv ist für die deutsche Version von Detektiv Conan. Und ob das nicht etwas wäre, was man verwässern würde, wenn wir jetzt einfach sagen, wir wollen einfach mehr Output und deswegen packen wir jetzt noch mehr Leute einfach irgendwie dran, die vielleicht nicht diesen Bezug zur Serie haben. Vielleicht dazu ergänzend, ich denke auch grundsätzlich, kleinere Teams sind sinnvoller, weil sie effizienter sind. Vorausgesetzt, dass die Mitarbeitenden in den Teams eben auch schon über einen längeren Zeitraum, bestenfalls natürlich von Anfang an, dabei sind und dann halt auch eben wirklich ganz genau wissen, wie läuft es ab und was ist so dieser Charme und der Charakter des Originals, also der Vertonung, wie wir sie begonnen haben, wie wir sie seit Staffel 1 kennen. Welche Tipps und Tricks und Kniffe muss man da beachten? Und dann denke ich, ist halt der Vorteil bei kleinen Teams, es gibt viel kürzere Wege, um sich abzusprechen, um Sachen zu klären. Natürlich läuft man dann auch Gefahr, dass man mal was übersieht, klar, weil 10 Leute sehen mehr als 5, mal so als grobes Beispiel gerechnet, ne? Aber ich denke grundsätzlich, so die Effizienz wäre größer, wenn man sagt, naja, dann hat man halt kleinere Arbeitseinheiten, aber dafür kennen sich die Leute, kennen auch ihre Arbeitsweise untereinander. Und ich denke, dass sich das dann am Ende in der Zeit, die dafür gebraucht wird, um, sagen wir mal, 50 Folgen zu bearbeiten, nicht viel nimmt im Vergleich zu einem Team, das doppelt oder dreimal so groß ist, wo dann aber man sich erst eingrooven muss oder wo die Entscheidungsprozesse deutlich länger sind. Weil ich finde auch, also gerade die Qualität bei Conan darf aus meiner Sicht nicht leiden. Also wir haben ja wirklich eine sehr gute Qualität bei den Folgen, auch von den Dialogbüchern, von der Regie, vom Sprechercast mal ganz zu schweigen. Also was da für namhafte Stimmen dahinter stecken, ist wirklich Wahnsinn und sucht wirklich seinesgleichen im deutschen Anime-Bereich, kann man fast sagen. Von daher ist die Qualität wirklich etwas, was bei Conan nicht hinten anstehen darf. Ich meine, man hat natürlich den Vorteil, dass Conan im Vergleich zu anderen Serien episodisch ist. Das heißt, man hat da ja einzelne Filler-Episoden, die dazwischen hängen, die man auch natürlich anderen Personen, anhängen darf. Also, dass zum Beispiel das bisherige Stammteam sich wirklich auf die Hauptepisoden, also die Canon-Episoden, konzentriert und andere, neuere Mitarbeiter, sage ich mal, vielleicht sowohl bei Regie als auch bei den Dialogbüchern, könnte sich natürlich theoretisch auf die Filler-Episoden konzentrieren, um so vielleicht einen schnelleren Output zu generieren, so als Idee. Aber ist natürlich auch die Frage, wie ihr schon eingeworfen habt, ob man das dann tatsächlich möchte. Ich meine, bei Conan ist es ja wirklich sehr wichtig, dass einfach die Zusammenhänge klar sind, also gerade im Rahmen zur schwarzen Organisation oder wie, die fängt ja schon bei ganz kleinen Sachen an, wie die Personen sich gegenseitig ansprechen, also wie Ai jetzt immer Conan nennt, zum Beispiel Shinichi, wenn sie alleine sind, etc., das sind ja solche Feinheiten, die bei Conan einfach nicht über Bord fallen dürfen und die uns als Zuschauer auch auffallen würden, wenn das falsch wäre. Dementsprechend muss es natürlich stimmig sein, auch in einer Filler-Episode. Es ist halt kein 12-Folgen-Season-Anime, wo man einfach mal schnell von Anfang bis Ende sich die Zusammenhänge zusammenschustern kann, sondern es ist halt eine laufende Serie, wo die Zusammenhänge teilweise über hunderte von Folgen sich erstrecken. Wenn man sich die ganzen Arcs mal anguckt und wenn da irgendwo was zerrissen wird, wäre es nicht so schön. Und es gibt ja auch noch jedes Jahr einen Film, der synchronisiert werden will. Das ist ja auch arbeitszeittechnisch und für das Personal dann auch noch Stimmt. ein Block, an dem gearbeitet werden muss, an dem man nicht an Folgen arbeiten kann, dann für dieses Personal. Ja, ist dann halt auch eine relativ große Aufgabe, auch für mögliche neue Dialogbuchschreiber, Regie. Assistenten oder Regieführende, ich weiß gar nicht, wie genau man die Leute nennt, die das dann verantwortlich da machen. Aber es ist ja wirklich so, dass die Regie muss ja wirklich bei der Serie komplett alles wissen, quasi wann was passiert, wer ist die Person und dies und das. Also die haben ja so einen Rundumblick und das ist ja gerade für neue Leute, weil ja Conan so ein Riesenuniversum ist, ist das dann vielleicht auch schwer, überhaupt neue Leute einzuarbeiten, dass die quasi das komplett erstmal alles kennenlernen und dann entsprechend da auch Bescheid wissen. Das ist dann eben halt auch der Vorteil für Karin und die anderen, die wissen halt, wie genau ist alles zusammengesetzt, wann spricht wer, wer steht mit wem in Kontakt, wann kam wer schon mal vor und alles. Also das ist ja auf jeden Fall vorhanden und da sind sie auch immer bemüht, dass das alles klappt. Also allein, wenn ich mich da an Episode One erinnere, dass da entsprechend sogar der Aufwand betrieben wurde, dass da die beiden Mädchen da in der Achterbahn, die Täterin und so, meine, das wurde alles von Karin organisiert, dass das wirklich alles die Sprecher auch machen, wenn es möglich war, die damals in Episode 1, die ja Philipp hat es gesagt, vor 20 Jahren oder mehr hier über den Bildschirm flimmerte, dass die das auch wirklich sprechen. Und das ist ja ein enormer Aufwand, weil auch bei den Synchronsprechern ändert sich ja das Leben vielleicht. Und dann die alle ranzukarren und zu versprechen, jo, die sprechen und so. Und das wird ja bei den neuen Folgen dann entsprechend genauso sein, dass man eben wissen muss, ah, wer hat den schon mal gesprochen und steht er zur Verfügung und können wir den nehmen und. Also es ist ja, wie gesagt, wirklich ein Riesenaufwand, was da immer hinter steckt. Und vielleicht ist dann auch das für das Team besser, dass die halt sich selber vornehmen und sagen, wir machen die 50 Folgen, das ist ein sicherer Rahmen, damit können wir gut planen und dass vielleicht 100 Folgen gar nicht machbar sind vom Aufwand her, weil es viel zu viel daran hängen würde, aber ja, das weiß man nicht so genau. Ich habe ja auch immer sehr großen Respekt davor, wenn ich mir, ich sag mal, eine x-beliebige Filler-Episode anschaue. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die sich dahinter gekniet haben und diese Folge vom Japanischen so banal und verrückt und was weiß ich, was die Folge auch sein kann, die uns diese dann synchronisiert und übersetzt auf Deutsch gebracht haben, wo man dann vielleicht mal so denkt, ja, keine Ahnung, wie jetzt hier genau diese Fallkonstruktion ist und was da alles passiert ist in diesem Fall, aber es gibt ja Leute dahinter, die müssen das alles logisch nachvollziehen und bis ins letzte Detail durchdenken. Also auch das ist ja Teil des ganzen Prozesses, wie die Folgen vom Japanischen hier ins Deutsche kommen. Und ja, gerade dadurch, dass wir einen großen Block hatten, ich hatte es ja am Anfang erzählt, mit 109 Folgen damals, 2018, 19, worauf dann wieder zwei kleinere Blöcke, also kleiner in Anführungszeichen natürlich, mit 50 Folgen und nochmal 50 Folgen kamen. Dementsprechend gehe ich auch fast davon aus, dass wir dieses Mal wieder bei circa 50 Folgen landen dürften. Einfach weil sich das jetzt vermutlich so ein bisschen eingependelt hat und wie Lasse auch schon sagte, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ein großer Kraftakt war, die 100 Folgen zustande zu bringen. Ich meine, das war ja auch damals ein ja sehr großes, kann man fast sagen, Prestigeprojekt von ProSiebenMax nach über 12 Jahren Abstinenz von Detektiv Conan mit 9 Folgen im deutschen Fernsehen, da wieder etwas auf die Beine zu stellen und dann gleich 100 neue Folgen. Das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen. Aber ja, ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage wird ja auch immer geringer. Wir kennen das Ganze ja oder hören es zumindest. Und wenn man da 100 Folgen bekommt und die zeigt auf ProSiebenMax zum Beispiel als Möglichkeit, dann ja, hast du in der Woche 5 Folgen. Wenn du die nicht in Doppelfolgen zeigst, dann bist du ja auch gut 20 Wochen beschäftigt. Das ist ja fast das halbe Jahr, wo dann Conan mit 9 Folgen läuft. Also Muss man sich mal vorstellen, wer so ein langes Durchhaltevermögen hat. Mich würde es natürlich freuen, ehrlich gesagt, aber ich würde fast vermuten, selbst wenn es ein, wenn jetzt ein großer Sponsor käme, keine Ahnung was, und sagt, wir machen 100 Folgen neu, würde ich fast vermuten, dass der dann in 250er Blöcke gesplittet werden würde. Könnte ich mir am wahrscheinlichsten vorstellen. Ja, und ich denke auch, es wird auch so sein, wie Lasse gesagt hatte, dass sie halt, wenn sie die Folgen haben, die dann auch entsprechend erst ausstrahlen, wenn die alle fertig sind und nicht quasi schon anfangen auszustrahlen, wenn noch irgendwelche Sachen in Produktion sind. Weil wenn da doch irgendwas schief geht oder so und dann kommt es zu einer Unterbrechung bei der Ausstrahlung, dann gibt es wieder böses Blut und Kritik und alles und das wirkt ja dann auch nicht so professionell. Und da denke ich mal, wird das dann auch eher so sein, ja, dass sie erst alles fertig machen, in sicheren Tüchern das dann haben, wenn alles steht und dann kündigen die das entsprechend an. Und ja, von daher, ich denke auch, es wird bei 50, wenn dann bleiben. Das ist aber, war aber interessanterweise bei Staffel 7 jetzt auch wieder nicht so. Denn laut Karin Lehmanns Webseite wird hier der Arbeitszeitraum angegeben für die Staffel 7 April bis September 2025. Der erste Block, der erste Drop bei Crunchyroll kam dann ja aber schon am 24. Juli. Also ist dann hier auch, war dieser Block auch nicht fertig, als der erste Drop kam, zumindest nach den Daten, die Karin Lehmann hier auf ihrer Webseite angibt. Ja, ich weiß auch noch sehr genau, dass auf der Animagic, die ja Anfang August in Mannheim stattfand, im Crunchyroll-Panel wurde auch sehr klar gesagt, also wurden ja die Release-Termine für Block 2, 3 und 4 bekannt gegeben, als Block 1 schon draußen war. Und es wurde auch gesagt, es ist halt unter Vorbehalt, wenn alles nach Plan läuft. Also da hat man auch schon gemerkt, da läuft etwas noch im Hintergrund. Ja, beunruhigend ist das jetzt nicht, aber ist natürlich auch immer ein kleines Wagnis, weil, so habe ich es zumindest gehört, und halte ich auch für sehr realistisch, dass zum Beispiel Tobias Müller, Sprecher von Conan und Shinichi, ja nicht für jede einzelne Folge im Synchronstudio auftaucht und dann diese eine Folge fertiggestellt wird und dann wird erst mit der nächsten angefangen, sondern der Tobias Müller taucht dann ja für, keine Ahnung, wie viele Folgen es am Stück sind, also 4, 5 Stück und spricht da seine Takes für ein, während die für vielleicht Ran von den vorigen Folgen noch gar nicht fertig war. Und so ist es halt ein bisschen Schnipselarbeit, sage ich mal, so ganz blöd, oder eine Bastelarbeit, um die ganzen Folgen fertigzustellen. Da muss man natürlich auch gucken, dass da am Ende nichts übrig bleibt, was dann am Ende untertitelt werden müsste. Das wäre ja katastrophal. Ja, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Das steckt ja auch dahinter. Also noch ein Punkt mehr auf diesem großen Aufgabenboard. Ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt anzusprechen, weil das vielleicht auch von manchen Fans, die da keinen Einblick haben, so ein bisschen romantisiert wird, dass man halt für eine Folge hat man alle Sprecher gleichzeitig da im Studio und die sprechen dann ihre Takes ein und dann ist eine Folge fertig. Und das kann man vielleicht in Japan machen, wenn man eine Woche pro Folge, wenn man eine Folge pro Woche irgendwie hat. Aber das ist nicht die Realität in der deutschen Synchronbranche. Und genau was dann, was du auch gesagt hast, Philipp, allein die Terminfindung, überhaupt die ganzen Sprecher zu buchen für den ganzen, die ganzen Takes, die sie brauchen und wie viele Takes sie brauchen, allein das zu organisieren, ist ja schon ein unfassbarer Aufwand, den man nicht unterschätzen darf. Ja, und dann gibt es natürlich auch Sprecher, die sind dann vielleicht im Urlaub oder wie jetzt, glaube ich, bei Ayumi. Ich weiß ja nicht, in welcher Staffel das der Fall war, wo die Sprecherin, glaube ich, in Elternzeit auch war, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sind ja auch solche Sachen, die man einfach mit einplanen muss und die mit dazugehören, ne? Also kannst du nicht einfach den Sprecher anrufen und sagen, komm mal morgen vorbei. Der hat ja, die haben ja auch andere Termine. Und ich habe ja schon gesagt, dass der Cast bei Conan wirklich hochgradig besetzt sind. Da sind ja grandiose Sprecher mit dabei, muss man wirklich sagen. Allein Klaus-Dieter Klebsch oder auch Tobias Müller, Juliana Jakobait, die haben ja auch andere Verpflichtungen. Die stehen ja nicht nur für Conan bereit, wenn da mal jemand anruft und sagt, hey, Conan geht weiter. Natürlich sind die dann gewillt und bereit, vermute ich, neue Folgen gerne einzusprechen. Aber das muss ja auch terminiert werden. Also, wie Lasse schon richtig sagte. Ich denke auch mal, um gewisse Unwägbarkeiten abzufedern, also beispielsweise, dass Sprecher und Sprecherinnen nicht verfügbar sind oder dass man noch irgendwelche anderen Kleinigkeiten hat, die abgestimmt werden müssen, etc. pp., würde es zumindest aus meiner laienhaften Warte Sinn machen, bei einer Veröffentlichung, wenn man sagt, man macht das Ganze peu à peu, Episode für Episode im TV, anstatt zu sagen, wir haben da so einen Shadow Drop, der in mehrere Blöcke aufgeteilt wird, weil wenn es dann heißt, okay, wir haben jetzt, sagen wir mal, 20 oder 25 Folgen durchsynchronisiert und die gehen jetzt online und in 2 Monaten kommen dann die nächsten 25. Von diesen 25 sind vielleicht aber erst 10 oder 15 bearbeitet. Und dann hat man da dieses Datum und weiß, naja, das ist unsere Deadline, da soll das Ganze ja nicht erst fertig bearbeitet sein, sondern da soll das Ganze ja dann schon raus. Und dann kommen halt eben diese Unwägbarkeiten, dann müsste man es im schlimmsten Fall nach hinten verschieben. Das wäre jetzt an sich auch nicht so tragisch, man kann das dann ja kommunizieren und kann sagen, aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich der Release des zweiten Blocks um so und so viel Wochen oder Monate. Aber ich denke mal, die vermutlich etwas geschmeidigere Lösung wäre es dann zu sagen, okay, wir gehen halt Episode für Episode durch, weil dann hätte man alleine schon für die ersten synchronisierten 25 Folgen 25 Tage Zeit. Das heißt, ja, in einer Woche schafft man ja bestenfalls 5 Episoden. Das heißt, in einem Monat so um die 20. Das heißt, man hat dann schon mal 1,5 Monate, die man auf jeden Fall überbrücken könnte. Und wenn dann Episoden quasi nach und nach fertig würden, könnte man dann ja sagen, okay, dann habe ich schon mal weitere 5 Folgen oder 10 Folgen, die dann nochmal nachgeschoben werden könnten. Aber vielleicht denke ich mir das Ganze auch gerade etwas zu einfach. Ja, ich kann auch nochmal bestätigen, was Lasse gesagt hat. Also der heutige Ablauf im Synchronstudio ist auf jeden Fall so, dass die Sprecher einzeln getaked werden und eben nicht mehr alle vorm Mikrofon stehen. Das hat einfach Zeit- und geldliche Gründe. Das hat sich gewandelt. Also das kann ich so auch nochmal bestätigen, das auch aus der Praxis. Wir waren ja ab und zu auch schon mal im Synchronstudio und genau da kommt auch mein nächster Punkt her, weil ich es ja wirklich mit eigenen Augen gesehen habe, wie so eine Produktion halt abläuft, dass auch wirklich immer genau von der Regie geguckt wird, was ist denn auf dem Bild zu sehen. Und wenn, das war dann so, Karin hat dann auch, glaube ich, immer geguckt und dann gesagt, oder die Regie, weiß ich nicht mehr genau, ist ja schon ein bisschen her, aber dann auf jeden Fall, die haben sich auch das Bild angeguckt und dann, ah, guck mal da hinten, ganz hinten rechts in der Ecke. Da ist einer, der Mund bewegt sich, das heißt, der muss auch irgendwas sagen und der wird auch vertont. Also, das ist dann ja auch nicht so gut, vielleicht bei diesen Masse-Sachen schon, dass dann manche Sprecher auch doppelt irgendwie was sagen, wenn es nur ein Satz oder ein Laut oder so ist. Aber in der Regel ist es ja wirklich so, dass entsprechend viele Personen dann auch ja dafür gecastet werden und auch entsprechend viele Sprecher gebucht werden und dann quasi wie am Fließband, ja, da antanzen. Und ja, dann ist es halt auch so, wie Lasse das schon sagte, dass eben auch gleich mehrere Episoden halt von einem Sprecher synchronisiert wäre, weil es macht einfach keinen Sinn, den für Episode 1 zu holen. Und der hat dann in jeder anderen Episode, ich sag mal, wenn es 10 sind, 2 bis 10, dann sagt er auch immer noch mal was. Es macht dann keinen Sinn, den wieder nach Hause zu schicken und zu sagen, heute machen wir Episode 1, morgen Episode 2, übermorgen 3, sondern dann heißt es, okay, du hast so und so viele Takes für Episode 1 bis 10, die machen wir heute alle durch und dann spricht er alles durch und dann ist er quasi fertig für den Auftrag. Und so wird das bei den anderen auch sein. Und ja, das muss halt entsprechend auch genau geplant werden und geguckt werden. Also ja, wie schon gesagt wurde, es ist ein Riesenaufwand, was das Synchronteam da machen muss. Ja, von daher denke ich mal, dass wir mit 50 Folgen pro, ja, 2, 3 Jahre, denke ich mal, auch sehr glücklich und zufrieden sein können, wenn es denn dazu kommt. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn es denn zeitnah weitergeht. Ich meine, könnte natürlich auch 2026 weitergehen, würde ich aber insgesamt als eher unrealistisch ansehen. Ich meine, vielleicht gehen wir mal auch, schwenken mal so ein bisschen über auch zu der ja, Ausstrahlungs- oder Veröffentlichungsart, wo das Ganze denn passieren könnte. Sind natürlich zwei große Player im Raum, die wir jetzt auch schon mehrfach genannt haben, nämlich RTL 2 und Viva. Nein, Spaß. Nämlich ProSiebenMax als ja die Heimat oder die TV-Heimat von Detektiv Conan seit ewigen Jahren jetzt natürlich schon und auch die Anlaufstelle, wo die neuen Folgen, zumindest die Staffel 5 und die Staffel 6, zuerst zu sehen waren, Staffel 7 dann auch zuerst im TV, lief ja dann aber vorher bei Crunchyroll und damit sind wir auch schon beim zweiten größten Player, den ich hier mit ins Rennen führen möchte für die den Veröffentlichungsweg einer potenziellen Staffel 8. Ich meine, Crunchyroll ist ja auch international sehr stark aufgestellt, hat sich jetzt kürzlich um die Staffel 7 gekümmert, dass die ihren Weg nach Deutschland findet. Aber es wurde auch gesagt, sofern ich mich richtig an die Worte auf der Animagic erinnere, in besagtem Panel von Crunchyroll, dass weitere neue Folgen auch davon abhängig seien, wie stark denn die bisherigen Folgen auf der Plattform gestreamt werden. Und ja, ich meine, weiter haben wir dazu noch gar nichts gehört, ob das denn jetzt, ja, wie denn die Abrufzahlen so waren, gut oder schlecht. Ich meine, das hört man ja auch bei anderen Serien nicht oder liest es sehr selten oder zumindest ist mir da nicht untergekommen. Von daher kann man natürlich nur mutmaßen, wie gut denn diese Folgen angekommen sind. Ich weiß aber von der Staffel 5, meine ich, mit den 100 Folgen, die 2018, 19 liefen, dass da die Einschaltquoten im TV auch eher durchwachsen waren, wenn mich nicht alles täuscht in meiner Erinnerung. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass es da ja im TV wieder von diesen 5000 ominösen Quotenboxen abhängt, die irgendwo in Deutschland verteilt sind. Und wenn da vielleicht zwei Leute mehr einschalten bei ProSiebenMax, dann springt die Quote von Detektiv Conan natürlich gleich in die Höhe. Und dass auch da ProSiebenMax in der Vergangenheit schon vielfach betont hatte, dass sie bei Conan nicht nur auf die TV-Quoten schauen, sondern auch auf die Vermarktung online auf prosimax.de oder auch über Join, was ja vielfach oder stark vermarktet wird. Ja, also ist halt alles so ein bisschen ja, verzweigt bei Detektiv Conan. Was meint ihr denn? Wo würdet ihr denn vermuten aus dem Bauch heraus, wo könnte Conan 2027, 28 eventuell mit neuen Folgen zuerst zu sehen sein? Also meine Vermutung wäre, dass wir weiterhin erstmal bei Crunchyroll bleiben, sofern es jetzt nicht ein totaler Riesenflop war mit Staffel 7. Wir hatten ja schon bei Staffel 6, dass es sich ein bisschen zu Crunchyroll, beziehungsweise damals hatten sie ja noch Kazé als Label für ihre DVD, und Blu-ray-Veröffentlichung. Bei Staffel 6 war es ja schon so, dass das eigentlich angekündigt war, dass die ersten paar Folgen erst auf der DVD-Box erscheinen von Crunchyroll. Als ein paar Wochen, bevor die Staffel dann im Fernsehen bei ProSiebenMax läuft. Das hatte sich dann auch noch verschoben, also die DVD-Box hatte sich verschoben und dann am 31. Oktober 2022 lief die Staffel dann bei ProSiebenMax an. Und ursprünglich sollte aber die erste DVD-Box von der Staffel, also DVD-Box 17, am 20. Oktober erscheinen, also 11 Tage vorher. Das war dann ja auch quasi, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, oh, ist das dann. Das verschiebt sich dann so ein bisschen hin zu Crunchyroll und dass die es dann führend haben. Es ist dann nicht passiert im Endeffekt, weil sich die DVD-Box verschoben hat. Aber jetzt mit Staffel 7 haben wir ja dann den großen Schritt in Richtung Crunchyroll gemacht, beziehungsweise dass ja Crunchyroll dann federführend war. Und ja, wie gesagt, du hast es gesagt, Philipp, Crunchyroll ist ein großes Unternehmen, sie gehören zu Sony, was ja auch bei den Filmen auch immer präsenter wird, dass da nicht nur noch Kase oder Crunchyroll draufsteht, sondern eben auch Sony Pictures bei den Filmreleases. Und jetzt dann auch bei der Serie. Also, so wie sich das jetzt bisher alles entwickelt hat, die letzten Jahre, muss man ja schon sagen, dass sich die Serie dann noch mehr Crunchyroll so als Gesamtding, sei es jetzt Streaming und Blu-ray und DVDs, immer weiter dahin eher gegangen ist. Und ich glaube, außer eben, was ich gesagt habe, wenn jetzt Staffel 7 ein Riesenflop war und das sich überhaupt nicht gelohnt hat, dass da noch überdenkt wird. Aber wenn das jetzt einigermaßen alles so stabil ist, glaube ich auch, dass wir bei Staffel 8 dann wieder zuerst bei Crunchyroll die Folgen sehen werden. Dem schließe ich mich insgesamt an. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass wir vermutlich Staffel 8 zuerst bei Crunchyroll sehen werden und dass es dann danach zu ProSiebenMax kommt. Und ich glaube halt wirklich, dass es wirklich maßgeblich dann daran liegt, dass oder liegen würde, dass Crunchyroll, was eben Animes angeht, einfach ein größerer Player ist als ProSieben Max. Ich meine, die Kernmarke von Crunchyroll sind Animes. Oh Wunder, wer hätte es gedacht? Und ProSieben Max, klar, die setzen sich natürlich sehr stark für Animes ein, für die gesamte Sparte, insbesondere auch für Detektiv Conan, keine Frage. Aber als Fernsehsender und als Spartensender der ProSieben Sat.1 Media SE oder nee, jetzt heißt sie ja 7One Entertainment Group GmbH, muss natürlich dann geguckt werden, wie teile ich denn mein Budget auf und wie viel Geld und Manpower fließt am Ende in die Anime-Sparte und dann nochmal insbesondere in eine einzelne Serie. Und jetzt ist es bei Crunchyroll ja so, dass es heißt, naja, es fließt sehr, sehr viel in die Anime-Sparte und dann bleibt natürlich auch etwas mehr Manpower und auch finanzielle Mittel übrig für jede einzelne Serie. Sprich jetzt beispielsweise dann für Conan. Deshalb glaube ich auch, dass wir da dann eher bei dem großen orangefarbenen Unternehmen am Ende sind. Ja, dem kann ich mich ganz schnell anschließen. Ich denke auch, zuerst wird es bei Crunchyroll laufen und dann später zu ProSieben Max kommen, wie es jetzt eben auch der Fall war. Anfangs hatte ich ja da dann noch gedacht, vielleicht, dass es erst bei ProSieben Max läuft und dann oder zeitgleich irgendwie kommt oder so, aber war ja dann so, Crunchyroll war da führend und hat dann gesagt, läuft als erstes bei uns, was ja auch verständlich ist und ich denke, so wird das dann jetzt auch sein, wenn Crunchyroll da wirklich seine, ja, Finger oder Hand am Hebel hat, am meisten da quasi was zu sagen hat, dann werden die das entsprechend, denke ich, auch bei sich zuerst auf der Webseite dann halt teilen, streamen und später kommt es dann nachträglich hoffentlich zu ProSieben Max dann noch. Und ja, damit man sozusagen Crunchyroll auch als ersten, ja, nennt und sagt, hier hast du gehört, Crunchyroll hat sich neue Folgen, da können wir gucken und oh ja, richtig gut und dass man da eben auch so ein positives Image von denen erhält, dass die sich für neue Folgen einsetzen und dass die gute Sachen für die Anime-Sparten tun und dann ja auch sich den Simulcast gesichert haben für Conan, was wo wir ja auch lange entgegengefiebert haben und wenn sie dann die neuen Folgen zeigen, dass das eben mit gutem Gesprächsstoff halt bei den Fans sorgt und so das Unternehmen positiv auf sich aufmerksam macht. Und das macht ja dann auch entsprechend, ja, denke ich mal, das aus, dass die auch sagen, hey, die Leute gucken die neuen Folgen, die machen sich dafür einen Account bei uns, das lohnt sich, dass wir da investieren und dass sie dann vielleicht auch weiter damit dem Ganzen machen. Und wenn man diese monatlichen Drops hat, dann muss man natürlich als Detektiv Conan Fan, wenn man alle neue Folgen sehen will, natürlich dann auch 4 Monate lang ein sein Abo haben. Ja, das stimmt. Man kann es ja noch weiter strecken und noch mehr Blöcke draus machen. Dann profitiert das Unternehmen noch mehr. Darf es natürlich nicht zu kleinteilig machen, aber ja, ich meine, warum nicht? Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wenn es tatsächlich bei Crunchyroll zuerst landen sollte, dass es auch weiterhin so eine Unterteilung in Blöcke geben wird, weil es einfach auch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage ist halt geringer und ich will es gar nicht allein darauf schieben. Aber allein, wenn man also 4 Blöcke hat, a 12 Folgen beispielsweise, diese 12 Episodenblöcke ist man ja quasi schon gewohnt von den ganzen Season-Animes, die es so gibt, und lassen sich auch gut einfach so wegschauen. Hingegen, wenn man sieht, man hat einen riesengroßen Block vor sich von 50 Folgen, wenn man jetzt vielleicht nicht der allergrößte Conan-Fan ist, schiebt man es vielleicht doch weg oder sagt sich, man guckt nur die Highlights davon. Hingegen, wenn man 12 Folgen vor sich hat, man hat dann vielleicht einen Monat Zeit oder zwei, kann man sich auch sagen, ja komm, dann schaue ich mir alle 12 Folgen an, selbst die langweiligsten Filler-Episoden davon. Ja, also so eine Blockaufteilung halte ich auch weiterhin für sehr wahrscheinlich, ohne zu wissen, ob das denn bei Crunchyroll, ja, wie Crunchyrolls interne Meinung dazu ist. Natürlich nicht. Was denkt ihr dazu? Ich fand das bei Staffel 7 gut und ich hätte auch kein Problem, wenn wir das bei Staffel 8 weiterführen. Wie du schon gesagt hast, heutzutage moderne Season-Animes, 12 Folgen ist dann quasi eine Staffel oder eine halbe Staffel, je nach Anime-Serie. Und dass man quasi so sagt, wir haben dann jeden Monat 12 Folgen, das finde ich dann im Kontext der gesamten Anime-Branche so eigentlich ein ganz guter Happen, den man dann jeden Monat da hat. Der ist dann auch ein bisschen machbarer. Ja, wie ihr auch schon sagtet, man ist ja auch regelmäßig dann in den News. Auch gerade bei uns, bei Conan News, ne, wir berichten dann ja regelmäßig darüber, dass wieder 12 neue Folgen da sind, ein neuer kleiner Schub da ist. Hingegen, wenn einmal 50 Folgen kämen, würden wir wahrscheinlich einmal drüber berichten. Und so wäre man dann mit Blöcken häufiger in der Diskussion. Bei Fans, auf Discord und ne, überall. Ja, also gerade so in den heutigen Streaming-Zeiten wäre das zumindest marketingtechnisch ein sehr cleverer Schachzug. Ich denke mir halt nur, wie ist das dann eben, ne, mit den eben erwähnten Unwägbarkeiten, ob man das dann halt auch wirklich so einhalten kann, dass man dann immer sagt, okay, wir machen das Ganze so regelmäßig, schübeweise, und dass das dann auch funktioniert, dass wir das Ganze einhalten können. Aber gut, das ist dann, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, wie es so schön heißt. Ich denke mal, rein so vom Thema Marketing und im Gespräch bleiben, wäre das eine ganz sinnvolle Lösung. Ich denke, im Großen und Ganzen ist es eine gute Lösung für alle Parteien, also für Crunchyroll natürlich, weil ihr habt es gerade gesagt, gerade auch newstechnisch, Philipp hat es gesagt, dann wird Crunchyroll öfter erwähnt und erwähnt werden im positiven Sinne ist immer gut. Aber ich denke auch für uns, also die Streamenden, die das gucken sollen, ist es auch einfacher oder besser oder schöner, wenn man halt nur so 12 Folgen oder so pro Monat bekommt, anstatt wenn man gleich die 50 vorgesetzt bekommt, weil ich meine so, dass der allgemeine Normalzuschauer vielleicht eher die Einstellung hat, ja, okay, das ist machbar, ich habe mir jetzt hier so einen Account gemacht im Monat, da kriege ich die 12 Episoden locker geschaut, während bei 50, wenn man jetzt sagt, oh, ich muss 50 Episoden in einem Monat gucken, vielleicht die Leute dann auch eher sagen, ja, nee, das schaffe ich gar nicht, da brauche ich enorm Zeit für oder das mache ich dann mal, wenn ich Urlaub habe oder so und dann schließe ich das Abo erst später ab und ja, dann warten die halt damit, bis Crunchyroll ihr Geld bekommt dafür. Und es ist ja auch, man weiß ja auch immer nie, wer das sozusagen guckt im Sinne von, was machen die Leute, die das gucken? Vielleicht haben die auch ja sehr viel Arbeit und sehr viel zu tun und können halt gar nicht so viel Anime-Folgen gucken und können halt nur pro Woche vielleicht ja 2 bis 3 oder so gucken und kommen dann mit den 12 Folgen im Monat gerade so hin und sagen sich, boah, ja, das läuft perfekt, das ist super, wenn das so läuft, weil mehr könnte ich auch gar nicht gucken, das schaffe ich zeitlich gar nicht. Und deswegen denke ich mal, ist so der kleinere Bereich heutzutage bei den Leuten, was so alles in der Welt passiert, dass die da sozusagen alle besser mit zurechtkommen würden. Muss ja aber auch sagen, dass Detektiv Conan ja auch fast ein Einzelfall ist, weil es gibt ja eigentlich keine andere Serie mehr, die von damals, die immer noch läuft, nach so langer Zeit und wo jetzt alte Folgen quasi nachsynchronisiert werden. Also es gibt natürlich viele alte Serien von damals, die aber schon fertig synchronisiert sind. Oder halt, wer immer noch mit Conan mitschwimmt, ist natürlich One Piece, die aber bei der Synchronisation ja sehr aktuell sind. Von daher gibt es eigentlich, zumindest ist mir keine bekannt, keine andere Serie, wo man halt so einen größeren Block an synchronisierten älteren Folgen nachliefern kann. Ich meine, man muss ja auch sagen, die Folgen, die wir jetzt bekämen, die wurden ja 2007, 2008 in Japan ausgestrahlt. Also wirklich uralt, muss man ja fast sagen. Die sind ja 20 Jahre alt, die wir dann jetzt bekommen. Die Umstellung von 4 zu 3 auf 16 zu 9 etc. Also da seht ihr schon, wie alt das ist. Aber sowas gibt es ja eigentlich nicht mehr oder zumindest ist es mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr da was eine andere Serie hättet, die mit Conan gleich rumschwimmt. Also die einzige länger laufende Franchise, die ich neben Conan und One Piece da sehe, wäre Pokémon, auch wenn das ja jetzt dann so umbenannt wurde teilweise und dann geweckt, aber es gibt ja immer noch eine laufende Pokémon-Serie, aber da gibt es natürlich auch keine älteren Folgen, sondern es ist einfach eine Masse, die da Ja, synchronisiert eben. wurde und was immer noch weitergeht. Aber ich glaube, so diesen Wenn man sich jetzt die ganzen Serien von damals von RTL 2 nimmt, die wurden entweder alle beendet und die gehen halt nicht so lange. Also ich glaube, da ist Con schon ein bisschen einzigartig auf dem deutschen Markt, das ist richtig. Und wir haben halt, also zumindest seit One Piece aktuell ist, das war ja auch eine lange Zeit nicht so. Ja, das stimmt, das stimmt. One Piece hatte ja auch durch die RTL 2 Zeit, ich meine, One Piece hatte auch teilweise mal eine Pause drin, aber nicht so lange wie Conan. Und da muss man natürlich immer dazu sagen, es ist ja immer so die Krux, dass manche Conan-Fans sich heutzutage nicht mehr so, aber gerade bei Staffel 5 war das ja immer so, ja, warum kriegt One Piece so viel und wir nicht? Und da muss man sich einfach eingestehen, dass One Piece in Deutschland einfach beliebter ist als Detective Conan. Das heißt nicht, dass Detective Conan nicht populär ist, aber One Piece ist nun mal halt populärer in Deutschland. Und das hat man ja auch immer wieder gehört, dafür bin ich jetzt kein Experte, aber ich meine, dass bei der deutschen Synchro auch der japanische Lizenzgeber oder beziehungsweise Toei, das Studio, in dem Sinne, dass die da auch direkt mit drin stecken, was bei Con nicht so der Fall ist. Also, dass das da direkt aus Japan auch gepusht wird, in einem Maße, was wir da nicht haben. Und ja, ich glaube, man muss das einfach, also in den letzten Jahren habe ich das auch nicht mehr so häufig gesehen. Das war sowas, was wir vor Staffel 5 und so zwischen Staffel 5 und 6 hatten. Eben, man muss sich davon verabschieden, dass das irgendwie vergleichbar ist mit Con und One Piece, dass wir auf dieselbe Weise aufholen können wie die. Davon muss man sich wirklich verabschieden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem eine regelmäßige und tolle Veröffentlichung haben können. Nee, und wie gesagt, wenn man erstmal auch in so einen Rhythmus reinkäme oder jetzt kommt vielleicht, dann kann es ja auch in einem regelmäßigen Abstand neue Folgen geben. Also ist ja nicht ausgeschlossen, wenn denn auch die Popularität da ist. Ich meine, im Endeffekt hängt es ja auch daran, was wir als Fans konsumieren oder wie viele Leute bei Crunchyroll das Ganze nachfragen. Also wenn die neuen Folgen jetzt in der potenziellen Staffel 8 oder auch die Staffel 7 bei Crunchyroll in die Höhe schnellen von den Zugriffszahlen, wird sich Crunchyroll ja vermutlich nicht 3, 4 Jahre Zeit lassen, bis sie mal was neu synchronisieren, sondern vielleicht auch dann einen regelmäßigeren Zyklus in Erwägung ziehen, vielleicht zulasten der Qualität und so weiter. Das steht dann in den Sternen, aber zumindest wenn da auch eine krassere Popularität da wäre, wie sie dann bei One Piece da ist, muss man halt, stimme ich dir zu, einfach so sehen, wäre es vielleicht auch anders. Und One Piece ist ja jetzt auch aktuell, also genau wie du Pokémon, was du angeführt hattest, das sind ja, zumindest soweit ich weiß, werden die ja immer sehr, sehr aktuell am japanischen Stand synchronisiert. Also 1, 2 Jahre ist man maximal, würde ich sagen, dahinter. Während das bei Conan ja, wie ich schon erwähnte, jetzt fast 20 Jahre sind. Ja. Ich muss aber nochmal darauf zurückkommen mit der Crunchyroll-Veröffentlichung. Würde ich tatsächlich auch so sehen, dass Crunchyroll momentan eher im Fokus ist, was mögliche neue Folgen angeht. Aber ich möchte auch PosiMax nicht ganz ausschließen. Ich finde zwar, dass sich PosiMax in den vergangenen Jahren etwas zurückgezogen hat, zumindest ist das mein Eindruck, aus der gesamten Anime-Branche. Also jetzt nicht komplett, also es kommen ja auch immer noch neue Serien, wird aber auch viel wiederholt, gerade zu Corona-Zeiten, ist auch schon ein bisschen her, war das vermehrt gefühlt der Fall. Ja, aber so ganz abschreiben würde ich es nicht. Also ich glaube, dass eigentlich die Kombination zwischen Crunchyroll und PosiMax wahrscheinlich das ist, was am ehesten wieder funktionieren kann. Also dass Crunchyroll ein Release macht und auch PosiMax da mitspielt und die Folgen dann ja relativ zeitnah, keine Ahnung in welchem Abstand dann, auch im Fernsehen zeigt, weil sich das eigentlich bei der Staffel 7 jetzt, ja, bewährt will ich gar nicht sagen, das ist ja erst einmal passiert, aber kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das wieder so passiert, weil es eben auch eine Budgetfrage ist, wie ihr auch schon angedeutet habt. Und natürlich sind sowohl Crunchyroll als auch die ProSieben, Sat.1 oder Seven One, sagtest du, wusste ich ja nicht, dass es umbenannt wurde, große Spieler, aber es ist eben trotzdem auch eine Budgetfrage, wie viel Geld man denn in eine uralte will ich jetzt gar nicht sagen, aber in eine sehr alte Serie mit einer aber trotzdem sehr hohen oder sehr großen Popularität stecken möchte. Ja, das ist halt eben so die Sache. Ich denke mal, bei Detektiv Conan wird es sich rentieren, wird es sich lohnen, weil da natürlich einfach eine sehr große, breite Fanbase vorhanden ist. Und ich denke mal, die Resonanz, unabhängig davon, ob das Ganze jetzt auf Crunchyroll eben ist mit den Abrufzahlen beim Streaming oder auch was die Einschaltquoten auf ProSieben Max angeht, wobei ich da jetzt, um ehrlich zu sein, so gar nicht mehr drin stecke. Aber ich denke mal, das wird sich schon rechnen und das wird sich auch am Ende dann entsprechend dann halt auch auszahlen, egal ob jetzt für die 7-One Group oder für Crunchyroll bzw. Sony. Eine Zusammenarbeit, mehr oder weniger, ja, sag ich mal, direkt oder indirekt. Also ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das halt jetzt dann auch von den Abstimmungen her sicherlich anspruchsvoll und herausfordernd würde. Die Frage ist auch, ob da überhaupt dann der Wunsch bestünde zu sagen, okay, wir wollen da in irgendeiner Form kooperieren und zusammenarbeiten und schauen, dass wir da Staffel 8 veröffentlichen. Aber sicher auszuschließen ist es natürlich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, also der Ablauf, wie ich mir vorstelle, ich keine Ahnung, wie er in der Realität wäre, aber kann ich mir vorstellen, dass Crunchyroll wieder sagt, ja komm, die Folgen haben doch gut funktioniert, die Staffel 7, lass uns doch mal über die Staffel 8 nachdenken, dann wird das Ganze mit dem japanischen Lizenzgeber verhandelt, in die Wege geleitet, keine Ahnung, dann irgendwann startet ja die Synchronisation oder das Schreiben der Dialogbücher, und dass man vielleicht auch dann auf einfach auf ProSieben Max zugeht und sagt, wir hätten ja Material von 50 neuen Folgen. Wollt ihr das nicht für ein ja, Teil des Budgetkuchens, den ihr dann zu tragen hättet, auch die TV-Rechte betreffend, mitverantworten, mittragen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ProSieben Max dann vermutlich nicht abgeneigt wäre, als eben den ganzen Teil zu zeigen. Ich meine, ProSieben Max zeigt ja Con sowieso rauf und runter. Kann ich mir dann ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dann bei den 500, wo sind wir gerade, 533 Folgen sagt, nee, das war jetzt die letzte, mehr kommt hier nicht. Die nächsten zeigen wir einfach per se nicht oder 2 Jahre später oder sowas. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, sondern ich kann mir, würde fast vermuten, dass man da innerhalb der ersten 6 Monate auch die Folgen zeigt. Gut, so wie es dann jetzt quasi bei Staffel 7 ja auch war. Vermutlich, also ich kenne die Details nicht, aber ja. Ja, also ich denke auch, also ich weiß nicht, wie genau diese Zusammenarbeit da funktionieren würde. Wie gesagt, ich kenne das auch nicht, kann es mir auch nur irgendwie vorstellen, zusammenreimen, wie auch immer. Aber ich denke, ja, wenn sich Crunchyroll da und ProSiebenMax zusammentun würden, hätten sie auf jeden Fall, ich sag mal, mehr Geld oder so zur Verfügung. Oder aber, falls Crunchyroll das doch alleine durchzieht, dass es sich dann aber trotzdem an ProSiebenMax wendet und sagt, hier, wir haben neue Content-Folgen, wollt ihr die nicht auch ausstrahlen im Fernsehen oder später in der Mediathek und sich dann sozusagen von ProSiebenMax einen Teil der Kosten wiederholt, das an die vermietet oder wie auch immer man das nennt da in dem Bereich. Und ja, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es bei beidem zu sehen wird, sowohl bei Crunchyroll als auch bei ProSiebenMax im Fernsehen, wie dann auch in deren Online-Mediathek, weil es ja auch so ist, zumindest so verstehe ich es zumindest, dass man sich zumindest bei ProSiebenMax oder bei Join in der Mediathek, wenn man ein Konto da hat oder ein anderes Konto damit irgendwie verknüpft, das geht ja heutzutage auch, dass man dann entsprechend sogar die ganzen Sachen, die da angeboten werden, und sie haben ja ein breites Angebot an Animes, also ist ja nicht nur Conan, was da läuft, sondern auch One Piece und Dragon Ball, Black Clover, und da ist eine ganze Menge in der Mediathek drin, wenn man da mal reinschaut. Also deswegen glaube ich auch, dass ProSiebenMax da ran interessiert ist, auch weiterhin Animes zu zeigen. Und wie eben gesagt, meine ich, dass das dann eben sogar entsprechend auch kostenlos ist. Man muss halt in der Zeit, wo die da drin sehen, das dann halt gucken. Aber das ist dann vielleicht auch ein Anreiz für die Leute, die eben sagen, ja, Crunchyroll-Abo, weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann oder will oder wie, was auch immer damit reinspielt, dass man dann eben sagen kann, okay, Das wird auch bei ProSieben Max irgendwann später gezeigt. Vielleicht wird es ja auch dann auch so angekündigt. Man weiß es nicht. Und dass die Leute dann eben warten und sagen, ja, dann schaue ich es mir später bei ProSieben Max an. Und das zählt ja auch mit rein in deren Aktivität oder Quote oder wie auch immer, dass die dann eben auch sagen, hey, guck mal, wir zeigen hier Conan und das wird geguckt, das läuft. Es lohnt sich auch da, weiterhin dran zu bleiben und zu investieren und Interesse zu zeigen. Ja, vielleicht machen wir dann nochmal abschließend zu der TV- oder Online-Ausstrahlung oder Veröffentlichung einen Schwenker dazu, was uns denn inhaltlich vermutlich erwarten würde. Also wenn wir uns jetzt mal die ersten 50 Folgen anschauen, die eine Staffel 8 ausmachen könnten, ist ja wie gesagt alles nur hypothetisch. Es könnten auch 20 sein, es könnten auch 100 sein, wer weiß das schon. Aber wenn man mal bei den zu 50 Folgen schaut und das Ganze so ein bisschen herunterbricht, dann müsste man, wenn mich meine Rechnung nicht täuscht, mit den ganzen Specials etc. bei der japanischen Episode 532 rauskommen. Die Narben der ersten Liebe nennt sich die. Und bis dahin haben wir tatsächlich einen, ja, ich würde sagen, sehr, sehr viele tolle und grandiose Fälle mit dabei. Aus meiner Sicht fast Peak Conan, muss ich sagen. Also ein paar zu nennen. Der Heiji versus Shinichi-Fall wäre mit dabei, aus der Vergangenheit, der Winterschneefall. Dann der Clash of Red and Black mit dem großen Organisationsfall im Krankenhaus, wo sich dann Shuichi Akais Tod anschließt. Sorry für den Spoiler. Wir hätten dann im Anschluss noch Eskes Verabschiedung. Gleichermaßen auch den ersten Auftritt von Subaru Okiya, der dann mit von der Partie ist. Wir hatten auch einen sehr grandiosen Kaito-Kid-Fall, Kaito-Kids Teleportation, der mit dabei wäre. Den Furin-Kazan-Fall mit Kansuke Yamato und Yui Uehara aus der Nagano-Präfektur. Und wir hätten auch einen sehr, sehr tollen Fall, Shinichis Rückkehr und die Verdächtigung als Mörder, wo er sein Gedächtnis angeblich verloren hat. Also wirklich, ja, daneben natürlich auch noch ein paar weitere Filler-Folgen und normale, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Zweiteiler. Aber das sind so die Highlights, die uns in 50 Folgen erwarten würden. Und aus meiner Sicht ist es wirklich ein grandioses Line-Up. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass es keine Staffel 8 bisher gab, sondern einfach an anderen Dingen, weil das sind wirklich zumindest von den Folgen her ja sehr, sehr schöne Erwartungen, die wir da haben. Also ich würde ja mal sagen, wenn jetzt die Folgen, die du gerade angesprochen hattest, oder vielmehr diese Fälle, wirklich dran kämen, dann wäre Staffel 8, also eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Staffel der in Anführungszeichen neuen Folgen. Also ab dem, was wir in Staffel 5 bekommen haben, zumindest für mich persönlich. Klar, wir haben natürlich in den vorherigen Staffeln auch Organisationsfälle, auch schon Begegnungen mit dem FBI. Das ist jetzt soweit alles, auch sind es ja starke Fälle. Aber gerade hier dieser 14 Episoden umfassende Zusammenstoß von Rot und Schwarz oder dann auch eben der Nagano-Fall mit Furin-Kazan oder auch der Flashback-Fall Shinichi und Heiji aus der Mittelschule. Das ist eine so breit gefächerte, ganz große Fallauswahl und Episoden, die da kommen, wo ich dann sagen würde, ja, da würde ich mich nochmal etwas mehr drauf freuen als auf die anderen neuen Staffeln, die wir bekommen haben. Ja, ich finde auch gerade der Zusammenstoß zwischen Rot und Schwarz, den du auch beschrieben hast, ist für mich eigentlich immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Organisationsfall, den es gibt und hat eine so große Tragweite auch, allein durch eben erwähnten Tod eines Charakters und auch dem, was da einfach passiert und was sich entwickelt. Und daneben haben wir, wie gesagt, auch die üblichen Protagonisten von Detective Conan, also die halt häufiger auftauchen. Heiji, der mit einem neuen Fall vertreten ist. Kaito Kid, der mit vertreten ist. Das Nagano-Trio, beziehungsweise hier in dem Fall nur ein Duo, da Komei erst später dazu kommt. Ist auch ja legendär, muss man fast sagen. Auch mit dem, nicht umsonst, auch mit dem Kinofilm kürzlich vergoldet worden, kann man fast sagen. Und natürlich nicht zu vergessen, Shinichis Rückkehr, die man ja auch nicht immer hat, sondern auch eher ein selteneres Ereignis darstellt, wenn er mal wieder auftaucht. Und auch hier ein, ja, grandioser Fall. Ja, kann man gar nicht anders sagen. Also ich bin hellauf begeistert, als ich mir das durchgeguckt habe, was uns da als nächstes erwartet. Und ja. Freue mich schon sehr drauf, wenn es dann mal tatsächlich kommen sollte. Hoffentlich ihr auch als Zuhörer, dass ihr gespannt seid, was uns erwartet. Wird auf jeden Fall sehr schön werden, was da so kommt. Also allein, wie gesagt, der Organisationsfall. Ich weiß noch, wie ich ihn damals im Manga gelesen habe. Das war schon so spannend, weil dann wurde dies gemacht und das gemacht und dann fahren sie da irgendwie mit, ich weiß gar nicht, waren es Transporter oder Krankenwagen oder was auch immer, wo sie durch die Gegend fahren und dann, ah, guck mal hier, wir scannen das mit so einer Wärmelampe oder so. Ah, guck mal, da sind 10 Personen drin, da sind nur 2 drin, da sind 3 drin. Und dann schlussfolgern die, wo könnte die besagte Person drin sein? Und dann, ja, ganz klar in dem. Und dann kommt Jin an und sagt, nein, nein, die wollen uns da reinlegen, die machen das da drin. Und das allein zu verfolgen war schon, wow, unglaublich. Und das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was uns erwartet. Ihr habt ja gerade gehört, was noch so kommt. Und vielleicht ist ja dann auch noch so das ein oder andere, ja, kleine Überraschung dabei bei den anderen Folgen, die wir jetzt nicht alle aufgezählt haben. Aber auch da könnten ja schöne Sachen mit dabei sein. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was da kommen wird. Da wäre ich auf jeden Fall auch sehr erfreut, wenn da eben was kommt, weil ja, gerade auch die Vergangenheit von Shinichi und Heiji. Dann auch, wie das so ablaufen wird, wie das dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön, mal wieder zu sehen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich hoffe wirklich, dass die Staffeln oder die Arbeiten im Hintergrund schon laufen, dass sich da Gedanken gemacht wird. Weil, wenn man jetzt so drüber redet und so hört, was einen erwartet, man kriegt schon Lust drauf. Es tut mir leid. Ja, es ist natürlich Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass alle jetzt heiß sind auf die Staffel, nochmal die Staffel 7 anschauen und dann geht's weiter mit der Staffel 8. Das wäre natürlich ideal. Ich meine, wir haben ja auch viele Folgen da in diesem Block mit drinne, sofern er denn wirklich diese 50 Folgen umfasst. Das ist wie gesagt nicht gesetzt. Aber auch viele Folgen mit drin, die in Japan als Special ausgestrahlt wurden, also einstündig in Japan liefen, die dann natürlich auch wieder in der internationalen Fassung aufgeteilt würden auf 2 Folgen. Zum Beispiel der Kaito-Kid-Fall mit der Teleportation, auch der Heiji und Shinichi-Fall und der, ja, Shinichi-Fall, wo er dann als Mörder verdächtigt wird, auch als Special ausgestrahlt. Also da haben wir wirklich einige, die dann aufgeteilt werden, was ja aber eigentlich der Spannung und dem Fall an sich keinen Abbruch tut. Das hat ja in der Vergangenheit auch immer sehr gut geklappt, die Aufteilung. Um vielleicht noch ein bisschen zusätzlich in Nostalgie zu schwenken, können wir noch mal schauen, was uns denn für Openings und Endings erwarten. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, weil mit dem 22. Opening Ai wa Kurayame no Nakade von Saat mein Lieblingsopening auf uns wartet, vom Clash of Red and Black eben. Wir bekämen dann aber auch, wenn wir bei diesem 50er-Block jetzt sind, was, wie wir ja schon festgestellt haben, der realistischere oder realistischste Fall ist, bekämen wir noch Ichibyoto Go Ni Love for You von Mai Kuraki, Mysterious von Naifu mit dazu, Revive auch von Mai Kuraki und Everlasting Love von Breakers. Auch, wie ich finde, alles sehr, sehr schöne Klassiker, die man auch immer wieder anhören kann. Bei den Endings hätten wir dann ja, einen Titel, den ich gar nicht vorlesen möchte. Yukidoke no Anokawa no Nagare no Yoni von Ukasa Segusa in DB, wie auch immer man es ausspricht. Ich lese es lieber. Summer Memories von Aya Kamiki. Go Your Own Way von Yumi Shizukusa. Und Koi Go Kodo. Kagayaki Nagara, auch von Naifu, und Doing All Right von Garnet Crow. Ja, ich finde, die Openings sind deutlich einfacher vorzulesen, aber auch hier wieder sehr, sehr schöne Songs mit dabei, die sich definitiv hören lassen. Und Ending 28 haben wir auch noch ganz kurz am Anfang von Garnet Crow. Sekaiwa Mawaru. Genau, das soll natürlich nicht unterschlagen werden. Ja. Ja, das ist noch so die Zeit, wo wir dann teilweise Openings und Endings haben, die nur 5 Episoden laufen. Oder dann Dings, das haben wir heutzutage gar nicht mehr. Wir haben immer noch diesen Rhythmus, dass Endings tendenziell kürzer laufen als Openings. Aber wenn man sich das mal anguckt, also hier irgendwie Mysterious, Episode 515 bis 520, sowas hat man bei den Openings heutzutage ja gar nicht mehr. Was ich sehr schade, also was ich sehr schade finde, weil ich finde Mysterious ist eines meiner Lieblings-Openings tatsächlich. Und dann gleich das nächste, das lief ein bisschen länger. Aber für mich ist tatsächlich Revive, glaube ich, bis heute mein Lieblingsopening. Das heißt, das wäre für mich in diesem Block sehr schön. Wir haben da mit dem Waldteufelfall Shinji Kudo als Mörder einen meiner Lieblingsfälle und dann gleichzeitig mit Revive eins meiner Lieblingsopenings. Also da hätte ich würde auf jeden Fall voll auf meine Kosten kommen. Aber so ganz allgemein diese Openingstrecke, Mysterious, Revive, Everlasting Love, auch das nächste Magic, was wir da nicht bekommen. Das ist so eine Reihe von Openings, die, wenn ich mir so die Liste durchgucke, dann immer wieder denke, oh, das ist echt eine starke Reihenfolge an Openings. Ja, Ichibiru no Ni Love for You fand ich jetzt nicht so unbedingt stark, sonst hätte man da, wenn das dann auch noch wäre, die Reihe sogar noch länger mit dem Opening 22. Aber ja, das sind opening-technisch, sind hier einige Highlights dabei und für mich auch das Highlight. Ja, ending-technisch, naja. Also, geht so, sind ein paar nette Sachen dabei, aber ja, sie wechseln halt in dieser Zeit auch so häufig. Ah, das Schneekugel-Ending und dann das Ending auf der Schaukel, ja. Also für mich sind in diesem Ding eher die Openings das Highlight. Ja, das kann man wohl so sagen. Die Openings haben hier definitiv mehr beizutragen und zu liefern als die Endings. Also Mysterious und Everlasting Love. Ich weiß noch, als ich damals so das erste Mal die Folgen gesehen hatte und diese Lieder gehört habe, ich war total begeistert. Ich habe dann sogar mir die CDs da gekauft, die Single-Auskopplung, weil ich da so begeistert von war. Das habe ich jetzt ja bei wenigen Songs gemacht, ja, das muss ich schon sagen. Und deshalb, das will was heißen und es würde mich wirklich ultra freuen, wenn wir das Ganze dann auch mal zu sehen bekämen, möglicherweise dann in Staffel 8, wenn das so käme. Aber auch jetzt von Saad Iwa Kuraya Minonaka, der ist ein super krasser, cooler Rocksong. Gerade weil man von Saad ja dann doch eher ruhigere Töne gewohnt ist. Und hier zeigt sie dann halt so, okay, ich kann auch ein bisschen was mit mehr Pep. Soweit ich jetzt aber mich richtig erinnere, wurde das Lied noch mit ein, zwei weiteren Interpreten aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es alles war, aber es war kein Solo-Track der Gruppe Saad, das meine ich, so war's. Ja, Revive und Ichibyo Goto ni Love for You, auch gute Openings, kommen aber, wie ich finde, nicht so ganz an Mysterious und Everlasting Love dran. Ja, bei den Endings, Doing Alright finde ich da noch das Schönste, ja, weil das ist so der typische Garnet Crow Sound und es ist schade, dass die halt, ja, nichts mehr machen, weil die hatten immer irgendwie ganz, ja, so avantgardistisch würde ich es beschreiben, Musik gemacht. Und die hat mir immer sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt zu Ending 29, Yukidoki no Ano Kawa no Nagare no Yoni. Ja, wenn man versucht, den ganzen Liedtext in den Titel zu packen. Das läuft tatsächlich, meine ich, beim Clash of Red and Black ist es, in einer Episode in irgendeinem Café oder Restaurant, wo die Handlung mal kurzzeitig stattfindet, im Fernsehen. Da ist so ein Fernseher an und da läuft das, meine ich. Das ist so das Einzige, was mir dazu noch so irgendwie als Besonderheit in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten, die anderen sind so, ja, so lala. Und wo das auch gerade mit Saad erwähnt wurde, wir müssen ja hier auch dazu sagen, das ist dann ja quasi das Finale für Saad in der Serie, was wir dann hier auch auf Deutsch endlich offiziell sehen könnten. Denn die Sängerin Izumi Sakai ist ja gestorben am 27. Mai 2007 und das Opening 22, Aiwa Kurayami no Nakade, Das lief dann ja im Anime von Januar bis Mai 2008. Und dann kam auch noch das Filmending 12 dann vorher raus, im April. Das heißt, wenn wir dann hier das Opening durchhaben, ist das auch gleichzeitig mit das letzte Lied, was wir in Detektiv Conan von Saad zu hören bekommen werden. Das ist natürlich jetzt alles auch schon irgendwie wieder lange her, aber wenn man sich das jetzt so mal anguckt, ist das natürlich auch etwas, was uns dann teilweise auch oft in der deutschen Veröffentlichung lange begleitet hat und was dann jetzt hier den Abschluss damit findet, dass wir jetzt quasi jetzt auf dem Stand des traurigen Todes von Izumi Sakai angekommen sind und dann sie nicht weiterhin im Anime hören werden. Und dass es damit seinen Abschluss findet mit Episode 504. Ja, unschöner Moment, muss man tatsächlich sagen, dass wir da das große Finale haben mit ihr. Aber es ist auch wirklich ein, wie gesagt, mein Lieblingsopening und ja, grandios, grandios. Ja, ich freue mich auch sehr auf die neuen Openings und Endings. Auch, ja, dass es so viele sind. Es ist ja vom Simulcast gar nicht mehr gewohnt, dass es dann so viel Abwechslung gibt. Also, das allein wird schon so, ah, oh, und es gibt was Neues und ah, oh, und gerade weil es auch, naja, so lange her kann man ja eigentlich nicht sagen. Man kennt die Songs vielleicht vom Hören, wie Jens sagte, wenn man die CDs hat oder so. Aber so ansonsten gesehen hat man die ja, glaube ich, gar nicht, außer man hat sie mal irgendwo auf YouTube oder so gesehen. Aber auf jeden Fall wird das auf jeden Fall auch schön, das mal wieder zu sehen, dann entsprechend. Und ja, auch für mich, ich ja, Lasse hat es angesprochen, Revive, auch für mich ein sehr interessantes Opening vom Fakt her, weil ich damals, als wir die Openings und Endings im Podcast diskutiert haben, was auch schon sehr lange her ist, vielleicht kommt da ja nochmal was, Philipp. Und da hatte ich gesagt, dass Revive damals mein Lieblingsopening war und deswegen halt auch, ja, ein sehr geschichtsträchtiger Moment oder so, wie man es so nennt, für mich ist, dass ich mich dann auch sehr freuen werde, das zu sehen, aber auch die anderen entsprechend, da freue ich mich drauf. Und auch bei den Endings, da, ja, bin ich auch sehr gespannt. Teilweise schöne, ruhige Ausklinker wie Summer Memories, eher balladenhaft und so. Ja, und auch Doing All Right erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, Marcel hatte damals was gesagt, irgendwie, dass ihm das Klatschen da sehr gefallen hat. Also, es wird auf jeden Fall schön sein, wenn das dann kommt, dass man das halt wieder sieht und vergangene Erinnerungen damit in Verbindung bringt. Ja, was eben auch mit Saat dann zusammenpasst und dass man das alles in schöner Erinnerung behält und ja, sich daran nochmal erfreut und sieht, was es damals alles so Schönes gab. Und ja, ich hoffe, es dauert nicht mehr zu lange, bis das entsprechend bei uns umgesetzt wird, weil das wird auf jeden Fall auch noch mal sehr schön werden. Ja, dann lass uns doch noch mal kurz einen kleinen Schwenker machen zum möglichen Synchronteam, weil das sicherlich auch noch einige interessieren könnte. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen drüber diskutiert. Ich meine, die letzten Staffeln wurden ja bei den Oxygen Sound Studios in Berlin aufgezeichnet, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass die neue potenzielle Staffel auch dort wieder synchronisiert werden wird. Ist natürlich nicht fest, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Genauso gut kann ich mir aber auch vorstellen, oder ist mir zumindest nicht bekannt, dass es anders werden müsste, dass das Team dahinter gleich bleiben könnte. Also Karin Lehmann als Dialogbuchautorin, Henning Frenzel in der Synchronregie. Wir hatten aber auch Nicole Heiß, die auch bei den Dialogbüchern unterstützt hat, die 7, meine ich, von den 50 Dialogbüchern geschrieben hat. Wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie verstärkt tätig werden könnte, je nachdem, wie das denn gewünscht ist. Aber ich sage mal so, dass von dem Standardcast, zumindest aus meiner Sicht, Stand jetzt keine Änderungen zu erwarten wären. Steckt natürlich nicht drin, kann natürlich immer persönliche Gründe etc. haben. Ja, was natürlich noch ganz interessant sein könnte, wäre die Besetzung von neuen Charakteren. Ja, wir hätten in diesem Fall vier größere Charaktere, die zu benennen wären, also Charaktere, die auch häufiger auftauchen. Und zwar sehen wir in den, in einem potenziellen 50er-Block, das Debüt von André Kamel, der ja zuletzt von Marco Kröger synchronisiert wurde. In den Filmen, wie gesagt, da haben ja sehr viele Charaktere schon eine Synchronstimme, während sie in der Anime-Serie noch gar nicht aufgetaucht sind. Genauso hat auch Subaru Okiya, der sein Debüt feiern könnte in der Anime-Serie, eine Stimme schon aus den Filmen, nämlich Sven Gerhardt, die auch übernommen werden könnte. Und Kansuke Yamato feiert sein Debüt, der von Torben Liebrecht in Film 28 synchronisiert wurde. Und Yui Uehara wurde von Nicole Hannack synchronisiert. Auch da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das fortgesetzt wird. Hängt natürlich immer von verschiedenen Umständen ab. Ich glaube, die größte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die alle übernommen werden aus der Filmreihe, wäre dann die größte Umbesetzung, die ja auf jeden Fall passieren muss, dass Wodka eine neue Stimme braucht. Stefan Gosler ist ja leider verstorben, wie wir in den vergangenen Casts auch berichtet haben. Und wir haben natürlich jetzt nun gerade am Anfang dieser Staffel einen riesigen schwarzen Organisationsblock, wo auch Wodka auftreten wird. Und da ist natürlich, das ist dann, glaube ich, so die größte Synchronbaustelle, dass man Wodka adäquat neu besetzt und gleichzeitig in doppelter Hinsicht, dass wir hier einen großen Schwung Organisationsfolgen gerade vor der Brust haben. Und natürlich gleichzeitig, dass Wodka natürlich eine wichtige Rolle ist in der Serie, die natürlich auch fortlaufend gut besetzt und weiterhin relevant besetzt sein muss. Und ich nehme mal an, das wird so die größte Baustelle werden, da einen neuen Sprecher zu casten, der dieser Rolle und den bisherigen Leistungen von Stefan Gosler, der da einen Sprecher zu finden, der da in diese Fußstapfen treten kann. Ja, das wird eine große Aufgabe sein, aber ich denke, das Synchronteam wird das, genauso wie die anderen Aufgaben, auch gut meistern. Ich meine, ich sag mal, der bekannteste Fall ist ja Kogoro Mori gewesen. Da wurde ja entsprechend viel gecastet und gemacht und getan und dann entsprechend, um da einen würdigen Nachfolger zu finden, und das ist, denke ich, auch geglückt. Und ich denke, genau die gleiche Energie werden sie halt, wenn es gilt, generell darum geht, Sprecher nachzubesetzen, werden sie aufwenden. Und ja, weil wir schon wie oft genannt und gehört haben, Detektiv Conan hat eine gute, super Qualität bei uns hier im deutschen Bereich, was die Synchro angeht. Und da sind alle mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Und ich denke, da werden sie auch uns Fans dann nicht enttäuschen, dass sie da wirklich akribisch hinterher sind und gucken, wer könnte das übernehmen und auch dauerhaft, wer ist da ein würdiger Sprechnachfolger. Ja, das sehe ich auch so vollumfänglich. Ich gehe mal davon aus, die Nachbesetzung, damit werden sich einerseits die Verantwortlichen hier in Deutschland, andererseits möglicherweise aber auch die Lizenzgeber aus Japan schwer machen, weil die Nachfolger natürlich in sehr große Fußstapfen treten. Umgekehrt ist es dann natürlich aber auch genauso, da wo Rollen erstmals besetzt werden müssen, besteht natürlich so ein bisschen mehr die Freiheit, was so das Thema Casting angeht und die Frage, was für eine Klangfarbe, was für einen Charakter möchte ich denn dieser Figur im Deutschen verpassen? Ja, weil ich denke mal, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ich jetzt einen Charakter höre oder sagen wir mal, einen Con verlese, so rum geht's ja los, und ich kenne jetzt noch nicht die japanische Stimme oder nur die japanische Stimme, dann stelle ich mir auch immer so ein bisschen vor, wie klingt dieser Charakter denn für mich, wenn er auf Deutsch spricht? Und das ist dann halt eben auch so, das ist eine sehr subjektive Frage, und wenn man vielleicht 10 Fans fragt, welche Stimme stellst du dir denn da vor, wie klingt denn Figur XY für dich, dann bekommt man 10 verschiedene Antworten, und dann haben die Verantwortlichen in den Synchronstudios die ehrenvolle, aber auch sehr schwere Aufgabe, dann jemanden zu finden, der bzw. die das Ganze so rüberbringt, dass man sagt, ja, das passt, das ist jetzt eben ja der Charakter, der auf die Figur passt oder diese diese Klangfarbe, die auf die Figur passt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach nur gespannt und lasse mich da überraschen, wer da insgesamt in den Folgen dann gecastet wird und wen wir dann am Ende hören werden. Ja, um noch kurz nachzuwerfen, Philipp hat es ja angesprochen, das verantwortliche Synchronstudio. Auch ich denke, dass das wieder die Oxygen Studios übernehmen werden, weil sie machen auch, wie gesagt, gute Arbeit. Das seit Jahren machen die, da werden die Filme auch gemacht und die Serie, also die Sprecher sind da auch schon, sag ich mal, heimisch, und die ganzen anderen Leute, die da arbeiten, die kennen wahrscheinlich auch die Abläufe und alles und wissen, hier ist gute Technik und Qualität oder was auch immer man für eine perfekte Aufnahme braucht, dass da alles gut vorhanden ist. Und ich bin da zuversichtlich, dass, denke ich mal, das Studio nicht wechseln wird und dass das dabei bleiben wird. Kann sich natürlich auch ändern, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, das bleibt da, weil sie leisten wirklich auch sehr gute Arbeit. Ja, es ist ja nun auch wirklich der Vorteil von Detective Conan auch, dass wir jährlich einen neuen Kinofilm oder einen Film bekommen, der auch auf Deutsch synchronisiert wird und dass da ja auch eine, ja, bunte Bandbreite an Charakteren auftritt, mal die einen, mal die anderen. Dadurch, dass der Fokus eben von Jahr zu Jahr immer wieder wechselt, haben wir so viele Charaktere schon in den Filmen gesehen, die auch teilweise ihr Debüt dort feiern, die ja auch eine deutsche Synchronstimme dann bekommen mussten und gerade, also mussten ja, aber gerade dadurch haben wir eben auch einen für die neuen Charaktere, die jetzt in der Serie auftauchen, eben schon Besetzungen da. Das ist eben der große Vorteil. Der Nachteil bei Detective Conan ist natürlich, dass die Serie schon seit 2002, wir hatten es gesagt, läuft und in 24 Jahren passiert nun mal auch sehr viel und sind sehr viele Unwägbarkeiten mit dabei, wie jetzt eben leider bei Wodka, wo dann eine Neubesetzung der Fall sein muss, aus tragischsten Gründen. Ja, aber das ist eben Vor- und Nachteil dann in einem. Gut, dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts zu einer potenziellen Staffel 8 von Detective Conan angelangt. Nicht aber schließen wir heute, ohne noch einmal ein Fazit zu der potenziellen Staffel 8 zu ziehen. Ja, also wir hatten es ja eigentlich schon vielfach gesagt und ich glaube auch, dass wir uns da sehr einig sind. Zumindest mein Gedankengang wäre, Staffel 8 zu erwarten in circa 2 bis 3 Jahren. Es dürften wahrscheinlich circa 50 Folgen werden, die aber inhaltlich und auch von den Openings und, naja, Endings teilweise bombastisch sind. Also was uns da wirklich erwartet, grandios, besser geht's fast gar nicht bei Detective Conan. Ich halte eine Veröffentlichung bei Crunchyroll für sehr wahrscheinlich mit zeitnaher TV-Ausstrahlung auf ProSieben Max und freue mich sehr drauf. Ich muss auch sagen, das, was wir jetzt besprochen haben, das klingt sehr vielversprechend für mögliche Inhalte, für auch mögliche Veröffentlichungsrhythmen und Zeiträume für eine potenzielle Staffel 8. Und jetzt, da wir uns so, ja, in den letzten Minuten damit beschäftigt haben, muss ich auch sagen, ist so ein kleines bisschen meine Vorfreude auf eine Staffel 8 dezent gestiegen. Ja, ich bin auch zuversichtlich, dass es eine Staffel 8 geben wird und eben ja auch in besagtem Zeitraum, also ja, vielleicht 27, 28 dann. Und wahrscheinlich, so denke ich mir, dann die 50 Folgen, die haben sich, denke ich, so eingebürgert und ja, alle werden da großartige Arbeit reinstecken. Es werden uns großartige Inhalte erwarten, Openings und Endings mit eingerechnet. Und ja, ich hoffe, dass es entsprechend, ja, alles gut klappt. Drücke schon mal die Daumen und denke auch, es wird erst bei Crunchyroll laufen und später dann bei ProSieben Max. Und ich denke, das wird dann auch so laufen wie bei Staffel 7. Dem schließe ich mich an, so sehe ich das auch. 50 Folgen zuerst bei Crunchyroll und ich hoffe noch auf 2027. Aber generell bin ich da ganz entspannt und denke mir, dass eine Staffel 8 wird so oder so, irgendwann wird sie kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn sie dann kommt, wie wir besprochen haben, sind da Mit einigen der Sachen dabei, wo Detektiv-Conan-Fans mit am meisten drauf warten, seit Beginn der Serie oder seit es diese Episoden im Manga gab, diese Fälle. Und dementsprechend, wenn sie denn kommt, sobald sie kommt, wird Staffel 8 sicherlich ein großes Highlight werden für deutsche Detektiv-Conan-Fans. Dann drücken wir mal alle gemeinsam die Daumen und falls ihr diesen Podcast hier hört, schaut nochmal Staffel 7 rein, heizt die Abrufzahlen auf Crunchyroll an und ja, lasst uns gemeinsam die Daumen drücken, dass wir nicht zu lange warten müssen, werden wir sehen und natürlich darüber berichten auf unserer Website connennews.org. Ihr lest das Ganze auch natürlich im Wiki, connenwiki.org und unsere ganzen anderen Kontaktmöglichkeiten möchte ich auch noch kurz erwähnen, wo wir alles zu finden sind. Wir sind bei Instagram zu finden, Blue Sky, Mastodon, Threads, Facebook, dort jeweils als Conne News zu finden. Ihr könnt uns gerne unterstützen auf Patreon, auch als Conne News dort, oder ihr kauft etwas über unseren Amazon Affiliate Link. Das würde uns sehr helfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich, dass ich heute nach langer Abstinenz wieder mit dabei sein konnte und hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr alle bis zum Schluss dabei wart. Und hoffentlich hat euch auch der Podcast genauso viel Spaß gemacht und Vorfreude bereitet auf Staffel 8 wie uns. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, ihr freut euch auf Staffel 8. Und wenn ihr Staffel 8 kaum noch erwarten könnt, dann haltet bloß die Augen gerichtet auf Con News und auf unsere Podcasts. Da werdet ihr ganz bald davon hören, sobald es irgendwelche News dazu gibt. Und ich hoffe, ihr hört auch jede weitere Podcast-Folge, bis die neue Staffel angekündigt wird. Dann verpasst ihr auf keinen Fall irgendwas. Ja, auch von mir, danke fürs Zuhören. Lasst uns gemeinsam geduldig auf eine mögliche neue Staffel warten. Und ja, hört weiterhin fleißig unsere Podcasts, das freut uns sehr. Und dann hört ihr vielleicht auch, ob Philipp wiederkommt.